Das Arbeiterheim der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk wurde am 13. Januar eingeweiht. An der feierlichen Veranstaltung nahmen die Funktionäre der zuständigen Bereiche, die baubeteiligten Armeeangehörigen, die Kader und Belegschaft der Fabrik teil. Der Redner verwies darauf, dass die Errichtung des herrlichen Arbeiterheims der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk dank der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas ein erfreuliches Ereignis nicht nur für die Arbeiter dieser Fabrik, sondern auch für die ganze Arbeiterklasse der Republik sei. Marschall Kim Jong-un, der den koreanischen Arbeitern die wertvollste Bezeichnung heroische Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il gegeben hat und sich mit väterlicher Liebe um sie kümmert, sorgte dafür, dass das Arbeiterheim als eine Wiege des Glücks für die Belegschaft der Seidenspinnerei errichtet wurde. Das Heim aus 7 Stockwerken verfügt komplett unter anderem über Schlafzimmer, großen Speisesaal, Geburtstagsfeierraum, Räume für Sport und Spiele, die den Arbeiterinnen bequemes Leben auf höchstem Niveau gewähren können. An diesem Tag zogen die Arbeiterinnen der Seidenspinnerei in das Wohnheim ein, wobei sie von den Funktionären und der ganzen Belegschaft der Fabrik herzlich beglückwünscht wurden. Es gab dann ein Bankett zu Ehren der Bewohnerinnen des Heims.